Hallo meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr habt alle den heißen Tag gut überstanden. Ich bin schon wieder, wie gesagt, sehr früh wach gewesen. Ich war heute nicht joggen. Ich habe den Computer fertig gemacht für meinen Kumpel. Ich musste noch die alten Teile aussaugen, deswegen liegt der Staubsauger da noch rum. Habe heute Morgen alles übertaktet und alles getestet und würde sagen, der läuft rockstable und morgen bekommt er ihn. Er freut sich auch schon und dann kann er schön zocken. Weil er hat auch nächste Woche Urlaub und dann passt es ja ganz gut. Ich hatte auch Spaß, das zu bauen. Also es macht mir wirklich Spaß, das an alles so schön die Kabel zu verlegen, dass das alles ordentlich ist. Habe ich ungefähr für das Zusammenbauen eine Stunde gebraucht. Und ja, sieht also wunderschön aus. Alles in Black und alles schön ordentlich da drin. Also wirklich nice. Ja, dann war ich noch im Gym. Heute war Rücken dran und es war im Gym wirklich nichts los. Also bei dem Wetter 34 oder 35 Grad, als ich ins Auto vorhin eingestiegen bin, stand sogar 42 Grad drauf. Gut, es stand natürlich in der Sonne und deswegen wird das so sein. Und während der Fahrt hat sich dann ein bisschen normalisiert, bis auf 35 Grad runter. Aber es war wahnsinnig heiß im Gym. Da waren vier Leute da in dem Riesen-Gym. Also wie gesagt, ich habe Rücken trainiert, Kreuzheben habe ich auch ausfallen lassen, weil das wäre zu kreislaufintensiv gewesen. Da habe ich heute keinen Bock drauf gehabt. Ich habe keine Lust, da einen Klappmann zu machen. Da muss man schon ein bisschen mit Bedacht trainieren. Wo ist eigentlich mein Wasser? Nicht hier. Na gut. Jetzt ist es hier. Ich muss mir mal kurz Wasser holen. Es ist so heiß. Ah, sorry. Ja, Thema des heutigen Videos soll sein, verlierst du die Kontrolle, verlierst du deine Freiheit. Und inspiriert zu diesem Video haben mich die Ereignisse aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Ereignisse und Erfahrungen aus dem entfernten Bekanntenkreis der letzten Jahre, Dinge, die kürzlich passiert sind, vor einer Woche, vor 3 Wochen. Und das ist einfach so wichtig, dass ich das einfach mal mit euch teile, weil mich das wirklich geschockt hat. Mich das einfach geschockt hat, wie junge Männer aufgrund von dem Blue Pill Schlaf, in dem sie sich befinden, einfach nicht wissen, was für fleischfressende Pflanzen da quasi auf sie warten. Und deswegen geraten die in diesen Schredder rein und werden nie wieder frei sein. Und ich will euch mal ein Beispiel geben. Ich sag mal Bekannter, nicht Freund, aber man kennt ihn schon lange, man war nie ein echter, richtiger Freund, aber bekannt ist er, man weiß es, man mag ihn noch irgendwie und es ist alles okay, so wie es ist. Und den habe ich jetzt kürzlich wieder gesprochen und der hat das Kunststück vollbracht, dass also ich muss anders anfangen, man hat sich lange nicht mehr gehört und auf einmal heißt es, er hat einen Sohn, okay? Ja, cool. Hat er halt. Jetzt ist es aber so, wie ist denn die Konstellation, was ist denn mit der Frau? Er mit der Frau ist er nicht zusammen. Okay, was ist überhaupt für eine Frau? Ja, dann stellt sich raus im Gespräch, die hat noch drei andere Kinder. Also mit ihm hat sie ihr drittes Kind. Und er ist auch der dritte Mann. Also sie hat ein Kind von einem Mann, ein zweites Kind von einem zweiten Mann und das dritte Kind jetzt von ihm. Oh mein Gott, wie kann man denn sowas machen? So, weil er also die Kontrolle verloren hat über seinen Magic Stick und dabei gegangen ist, ist das dabei rausgekommen? Er wird ohne Regenschirm logischerweise Vollkontakt mit ihr gehabt haben und das ist dabei rausgekommen, weil er seinen Magic Stick nicht unter Kontrolle hatte. Mit dem Red Pill Bewusstsein wäre einem das nicht passiert. Da wäre einem das nicht passiert. Weil bei mir ist jetzt beispielsweise, ist das jetzt so, dass ich genau, wie ich euch ja auch gestern im Video, ich kann es ja nochmal verlinken, dass ich bin ja wirklich der Captain an Deck. Das heißt, ich bin mir über die Gefahren bewusst. Ich weiß, 15 Minuten Spaß für 25 Jahre oder länger Freiheitsverlust. Und auch, dass ich diese Frau nie wieder los werde. Er wird sie jetzt nie wieder los. Und diese Frau ist wirklich ich sag mal, eine Katastrophe. Also die ist also wirklich eine Fee-Fae, wie man sie sich vorstellt. Die ist natürlich uneinsichtig, die ist manipulierend, die versucht so viele Ressourcen aus ihm rauszukratzen, wie es nur irgendwie geht. Und jetzt hat er sich in eine Verwicklung begeben, weil er ja diese Single-Mutter zum Vollkontakt genutzt hat er sich jetzt in eine Verwicklung begeben, dass jetzt sein Sohn, der wohnt bei der Mutter mit den anderen Geschwistern, die jeweils von den anderen Männern sind, und jetzt gibt es da natürlich auch noch andere Männer. So, das heißt, er muss jetzt auch mit angezogener Handbremse mit dieser Frau reden, also um sie zu korrigieren, weil da gab es schon Situationen, wo der andere Mann gesagt hat, so nicht und so auch nicht und So, das heißt, unter den Männern gibt es jetzt auch noch Eigendynamiken unter diesen Blue Pill White Knights, die jetzt noch die Frau beschützen wollen und sagen wollen und sich profilieren wollen und so weiter. Also er hat sich da jetzt in etwas reinbegeben, das tut mir wirklich leid. Also er war jung, er war nicht mal 30, er wusste es einfach nicht besser und das ist traurig. Das ist traurig, dass das nicht schon in jungen Jahren gelernt wird, muss ich wirklich sagen. Weil diese Frau wird er jetzt nie wieder los, den Stress wird er nie wieder los, die Probleme wird er nie wieder los, die Manipulation, weil jedes Mal, wenn sie jetzt irgendwas braucht, ihr Auto ist kaputt, dann manipuliert sie und sagt, ich brauche jetzt mal dein Auto, du willst doch auch, dass dein Sohn zum Arzt kommt oder willst du nicht, dass es deinem Sohn gut geht? Auf diese Art und Weise baut sie diese Gespräche auf, dann ist er gestresst von der Arbeit, ihr schnell sein Auto zu bringen. Dann zerkratzt sie die Felgen, kommt aber nicht auf die Idee, dafür aufzukommen. Sie sagt es ihm nicht mal. Also er merkt es dann später, dass die Felge kaputt ist. Sie leugnet, dass sie es war. Also ganz schrecklich. Und der gleiche junge Mann hat jetzt eine neue Freundin kennengelernt und nach 2 Monaten Vollkontakt ist auch die schwanger. Also der lernt nicht aus seinen Fehlern. Der lernt nicht aus seinen Fehlern. Und ich finde es schrecklich. Also er muss jetzt diesen Weg gehen. Er hat ihn geweckt, also, und hat sich diese Probleme quasi selber eingeschenkt. Jetzt muss er sie austrinken. Aber es ist grausam, es ist wirklich grausam und ich bin wahnsinnig dankbar, wie gesagt, dass mir das nicht passiert ist. Mir ist es, ich kann nicht sagen, dass es mir nicht passiert ist aufgrund von Können, da möchte ich wirklich 100% ehrlich und authentisch sein. Bei mir, ich bin so durchgekommen aufgrund von Glück oder von Gottes Fügung, sage ich mal, dass mein Weg nicht sein sollte. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Weil wenn ich das sehe, auch als wir jetzt hier 2013 sind wir jetzt hier in unsere Region gezogen, in unseren Stadtteil hier bei Hannover oder unseren Ortsteil. Und dann haben wir hier 2013, also wir sind aus dem Raum Garbsen jetzt hier rüber gezogen. Und dann haben wir natürlich neue Leute, neue Freundeskreise und so weiter kennengelernt. Und von diesen Pärchen, die wir kennengelernt haben, damals also meine Freundin und ich, das ist auch, also erstmal alle Pärchen, die wir kennengelernt haben, zu 90% sind die jetzt schon nicht mehr zusammen. Wir haben jetzt 2020, 2013 war das so, haben wir die alle kennengelernt. Und das Erschreckende ist, ich habe diese ganzen Freundinnen kennengelernt mit 23, 21, auch 26. Und das waren alles hübsche junge Frauen, wo ich wirklich gesagt habe, oh, hier laufen aber süße Küken rum. Und jetzt ist das 7 Jahre inzwischen her. Und wenn ich die jetzt sehe, jetzt habe ich wieder diesen erweiterten Blick durch die Zeit und das sind nur 7 Jahre und ich möchte keine von diesen Frauen an meiner Seite haben. Wie die Wall denen ihre Frische genommen hat. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Und wie die im Blick nicht mehr dieses Tolle haben, was ich auch bei diesen jungen Frauen so mag, sondern dieses Böse. Das sieht man. Wenn man da erwacht ist, dann sieht man genau, was da los ist. Und ich bin froh, dass ich keine von denen an meiner Seite habe, dass ich keine von denen über Vollkontakt und Nachwuchs an mich gebunden habe. Weil das wäre für mich also wirklich eine absolute Horrorvorstellung, die einfach nie wieder loszuwerden. Aber ich sagte ja auch in einem anderen Video, dass die Gefahr ist natürlich da, wenn sie jetzt die Frau älter ist, dass sie nochmal auf den letzten Meter jetzt nochmal mit der Torschlusspanik jetzt nochmal schnell irgendeinen Mann verhaften will. Und auf diese Art und Weise. Und das ist, hat mir eine andere Freundin erzählt, das ist jetzt erst kürzlich passiert, vor 2 Wochen ungefähr. Sie hat eine Freundin, die ist ungefähr 30 und die ist auf dem Karussell auch schon gewaltig rumgekommen. Sie hat offiziell zugegeben, irgendwas über 30 Männer und wir wissen ja, wie es ist. Das ist die Zahl, die sie nennt, also wollen wir es mal nicht übertreiben und multiplizieren es einfach mal mit 2, aber egal, selbst wenn die Zahl, die sie gesagt hat, stimmt, ist es immer noch zu heftig. Und die hat jetzt einen neuen jungen Mann kennengelernt und innerhalb von 6 Monaten Volltreffer, sie ist schwanger. Und ja, 6 Monate später, das heißt, der junge Mann, der wusste auch nicht, was er tut, er hat die Kontrolle verloren, hat mit ihr ohne Regenschirm Vollkontakt gehabt und jetzt hat er sie an der Backe und wird sie nie wieder los. Er wird sie einfach nie wieder los. Sie wird ihn die Ressourcen auspressen wie so eine Zitrone. Sie wird seine Arbeitsleistung einfordern. Sie wird ihn manipulieren, auch gerade das Kind, also über das Kind zu manipulieren. Das machen die alle. Das Kind als Druckmittel nutzen und so weiter. Da bin ich also froh, dass ich da nicht bei bin. Ist wieder ein junger Mann, der durch den Schredder gegangen ist, der es nicht besser wusste, weil er die Kontrolle über seinen Magic Stick verloren hat. Und wenn man das alles mal so gesehen hat, wie ich das jetzt gesehen habe, Zu der 19-Jährigen komme ich jetzt gleich, die noch zu mir kommen will. Aber ich habe ja gesagt, im September habe ich ja gestern im Video auch gesagt, vorher brauchst du dich sowieso nicht melden. Und je mehr ich über diese Themen nachdenke und je mehr man sich das immer wieder bewusst macht, so, es geht zwar um den Spaß und natürlich bin ich ein Liebhaber von Vollkontakt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber je mehr man sich bewusst macht, was das im Long Run für einen bedeuten kann, umso weniger Bock habe ich da drauf. Ich muss es wirklich ganz ehrlich sagen. Also Kosten-Nutzen steht wirklich in überhaupt keinem Verhältnis. Das ist so eine Disbalance, die wir da haben. Für dieses kurze bisschen Freude, möglicherweise diese Frau 20, 30 Jahre lang mit ihr außerhalb von Vollkontakt verkehren zu müssen und sich ihr aussetzen zu müssen. Schrecklich, schrecklich. Und erst heute Morgen habe ich mich mit einem anderen jungen Mann unterhalten, den kenne ich auch, der ist 19. Und er war gestern, ich sage, und wie geht's dir? Oh, ich bin ein bisschen krank, sagt er, Mandeln und so weiter. Aber ich war gestern trotzdem noch bei so einem heißen Mädchen, sagt er. Ich sage, und wie alt ist die? Ja, 19 und toll und hatte von ihr geschwärmt. Und dann stellte sich im Gespräch raus, die ist mit 19 auch schon Single-Mutter. Ich sage, was machst du denn da, sage ich. Was willst du denn mit der? Oh, die ist heiß, sagt er, und die ist toll. Und er total am Schwärmen. Ja, sage ich, also... Und was ist, wenn dir das Gleiche jetzt nochmal passiert, sage ich, ne? Also er hat es auch nicht verstanden, mit was er sich da umgibt. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich sage ja, je älter sie werden, umso gefährlicher ist das, dass sie dann nochmal dem Mann, dass sie dann nochmal schwanger werden wollen auf dem letzten Meter. Aber auch bei die jungen Frauen können das natürlich auch, die Gefahr ist natürlich auch da. Also das darf man nicht ignorieren. Deswegen sagte ich sagte ja immer, in der Regel wollen die jungen Frauen noch nicht schwanger werden, ist von daher noch nicht ganz so gefährlich. Aber sie können es natürlich auch und manche werden es auch. Und auch die werdet ihr nie wieder los. Und jetzt mit dem Blick, den ich jetzt einfach habe, durch die Zeit durch, das wäre für mich das Schlimmste, was mir passieren könnte, dass ich so eine Frau an alle Zeit, für die Ewigkeit quasi aufgrund so einer Verfehlung an mich irgendwie gebunden habe und mir abgesehen vom Vollkontakt weiterverkehren muss, dann, weil es hier um das gemeinsame Kind geht. Und wie gesagt, ich verurteile keinen Mann, dem das passiert ist und ich habe, wie gesagt, auch nur Glück gehabt, dass es mir nicht passiert ist. Jetzt bin ich wach, jetzt werde ich alles dafür tun, dass es mir nicht passiert, weil das wäre das Schlimmste, das wäre der totale Verlust von Freiheit und das wäre für mich absolut nicht mehr vorstellbar. Ich will wirklich meinen eigenen Weg gehen, ohne davon in irgendeiner Form von einer externen Macht irgendwie abgelenkt zu werden. Und das ist die ultimative Ablenkung. Also das ist der ultimative Verlust von Freiheit. Ja, ich verstehe jeden Mann, dem das passiert ist, der da jetzt diesen Weg zu Ende gehen muss auf seine Art und Weise. Aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das nicht machen muss. Und auch wenn ich das hier jetzt in meinem Umfeld sehe, wie schnell das geht, wie schnell die einen Mann das verpasst haben und das mal in Relation bringe zu dem, wie sie sich verändern über nur 7 Jahre und wie die dann aussehen. Und die hat man dann an seiner Seite oder nicht an seiner Seite, beziehungsweise muss weiter mit ihr Umgang pflegen und kann sie nicht mehr so einfach loswerden, weil die hat ja dann auch, dann wohnt das Kind möglicherweise bei ihr, wohnt dann da mit dem neuen oder mit wechselnden Partnern und was das Kind dann alles ertragen muss. Und der logisch denkende Mann weiß natürlich, was das für Konsequenzen mit dem Kind hat und möchte dann da irgendwie vielleicht die Frau korrigieren und sie auf einen besseren Weg bringen. Aber das ist ja auch nicht möglich, weil ihre Uneinsichtigkeit in ihrer Fee-Fail-Natur macht es ja auch nicht möglich, sie irgendwie in irgendeiner Form auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Und deswegen, mein Rat, verliert nicht die Kontrolle über euren Magic Stick. Und für diesen kurzen Moment der Leidenschaft, sage ich mal, ist es genau das, was am Ende eure Leidenschaft. Und wenn man sich das einmal so bewusst gemacht hat, wie es sich mir jeden Tag hier draußen darstellt, dann merke ich, wie der Reiz davon also komplett bergab geht, komplett. Und heute auch im Fitnessstudio, ich habe ja wirklich gegen keinen Menschen was. Egal, wie die außer Form geraten sind oder egal, wie die aussehen. Die sollen alle auf ihre Art und Weise glücklich werden, aber halt nicht mit mir. Das ist mir ganz wichtig, dass ich diesen Problemgenerator nicht an meiner Seite habe. Das ist nicht, dass ich was gegen diesen Menschen habe. Die soll auf ihre Art und Weise glücklich werden, aber nicht an meiner Seite. Und nicht mit mir Umgang pflegen, das möchte ich nicht. Weil ich habe da vorhin im Fitnessstudio auch wieder, war eine Dame, wie alt wird die gewesen sein, 50, völlig aus der Form, überall an den Beinen diese Dellen und diese Adern, die dann geplatzt sind in alle Richtungen und so weiter, die wird auch mal jung gewesen sein. Und 25 Jahre später ist sie das. Also mit 25 ist sie 25, 25 Jahre später ist sie logischerweise 50 und kann dann aussehen wie das. Und wenn man dann dieses Exemplar als Mann an sich gebunden hat, dann, also wirklich schrecklich, schrecklich. Dann, weil wie sehe ich denn aus mit 50? Ich werde immer noch topfit sein. Ich werde ja nur noch besser. Das ist ja ein völliger Unterschied. Ich flaume ja nicht so durch wie die Pflaumen. Ich werde ja nur noch besser. Ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Sport, ich trinke Wasser, ich trinke keine Zuckergetränke und so weiter. Ich werde ja nur besser. So, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich bin super drauf. Das heißt, auch mit 50 bin ich natürlich viel besser in Form, möglicherweise noch als jetzt. Ich bin ja jetzt mit 38 besser als mit 28. Und wenn ich jetzt nochmal vergleiche, ich habe ja noch eine jüngere Schwester, die ist 84 geboren. Und das ist überhaupt gar kein Vergleich. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also die ist jünger als ich, die ist 2,5 Jahre jünger als ich. Und wenn man uns nebeneinander stellt, das ist einfach die Realität. Deswegen muss man das auch mal aussprechen. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also das ist so, als würde man da eine hart in die Jahre gekommene Frau und einen freshen jungen Mann sehen. Also die Wall, sie ist durch die Wall durch. Das ist kein Vergleich mehr mit mir. Das ist halt die Realität zwischen Mann und Frau. Und wenn ich 45 bin beispielsweise in 7 Jahren, bin ich immer noch mega fresh. Und wenn ich dann eine 45-jährige Pflaume neben mir habe, die ist alles andere als fresh. Deswegen sage ich ja, tendenziell nach unten, aber mit dem Bewusstsein, was da passieren kann, was man da an sich binden kann. Und Female Nature steckt in den allen. Egal wie alt die sind, das kommt alles raus. Das, was sie tun, das tun sie. Ein Vogel wird zwangsläufig irgendwann fliegen und eine Frau wird zwangsläufig irgendwann Female Nature auspacken. Das ist völlig klar. Und deswegen werde ich alles dafür tun, und ich bin so dankbar, dass ich dieses Wissen jetzt habe, werde alles dafür tun, dass mir das nicht passiert. Und ich werde auch nie wieder, das wird mir immer bewusster, wie ich früher beispielsweise, was das für ein Genuss für mich war, wenn ich so eine kleine Pflaume vor mir gebückt habe und ich habe da mal ordentlich in sie reingespuckt. Ich muss es so sagen, das war ein wahrer Genuss, aber ich habe das gemacht. Und war auch in dieser Leidenschaft drin, weil ich das leidenschaftlich gerne gemacht habe. Und wenn ich jetzt überlege, was das für Leiden hätte schaffen können für mein ganzes Leben, die mich noch die nächsten Jahrzehnte verfolgt hätten, da kann ich nur Gott danken, dass er mich da so durchkommen lassen, muss ich wirklich sagen. Weil ich war nicht der Captain an Deck. Jetzt bin ich erst an Deck, aber zu den Zeitpunkten war ich nicht an Deck und das hätte mir genauso passieren können. Wie gesagt, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Verliert nicht die Kontrolle. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und natürlich auf eure Abos. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde mich jetzt auch irgendwie nochmal abkühlen. Ich werde wahrscheinlich mal irgendwo zum See fahren, nochmal kurz reinspringen. Und Männer, wir sehen uns morgen. Tschüss!